weiß, dir ging's noch schlimmer als ihr ahnt. Siehst du dich in jedem Traum? Fühlst du Angst? Fühlst du Leid? Willst du denen fliehen? Weg von diesem Mord? Willst du von hier gehen? In dir brennt noch immer dieser Schmerz. Doch gib mir deine Hand. Viel zu lang, viel zu lang hast du allein gelitten unter dieser Last. Drum gib sie mir. dich tief in mein Herz. Ich fühle deinen Schmerz. Und ich weiß, dir ging es noch viel schneller. Schließ ich dir.